Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David, wir werden richtig reich. Werden wir? Ja, Spotify hat angekündigt, dass sie dieses Jahr 500 Millionen Dollar in Podcasts investieren. Oh geil, ich hatte ja auch irgendwas gesehen, dass man jetzt mit Unterwäsche auch Werbung machen kann. MyUndies, ich habe einen Artikel gelesen, MyUndies, die sind super durchgestartet mit Podcast-Werbung. Aha. Die haben ihr gesamtes Marketingbudget oder einen Großteil davon auf Podcast-Werbung umgeschiftet und sind dann erst richtig durch die Decke gegangen. Weil du weißt, wenn du eine neue Unterhose brauchst, ja, wem vertraust du da am meisten? Den Lästerschwestern. Natürlich den Lästerschwestern. Also demnächst dann auch in unserem nicht vorhandenen Lästerschwestern-Shop Unterwäsche vorgetragen von Robin Blase. Der hat die alle schon mal einmal getragen. Ihr könnt ihr euch die holen. Das ist so wie bei Orange is the New Black, wo die richtig, richtig Cash machen dafür, dass die ganzen Frauen das schon genommen haben. Das ist eins der Themen, über das ich heute gerne reden würde. Spotify hat viel Geld investiert. Wir haben auch noch ein paar andere Sachen. Ja, wir werden nämlich heute die menschenalte Frage klären. Gibt es intelligentes Leben auf dem Mars oder auch im Haus von Bianca Heinicke? Nee, Klaassen heißt sie ja jetzt. Ja, hier ist Carsten. Bibis Beauty Palace. Bibis Beauty Palace hat sich diese Woche einen schönen Fauxpas geleistet. Wobei Fauxpas ist es gar nicht, das werden wir hier aufklären. Wir reden außerdem über die Oscars unter anderem. Ja? Wir reden über die About You Awards. Ja. Wer uns seit letztem Jahr folgt, und das sind ja hier hoffentlich alle, die wissen, dass wir uns letztes Jahr schon mal ganz großartig darüber aufgeregt haben. Ja, Jeff Bezos, reichster Mann der Welt, wurde erpresst, ganz spannend. Gewaltspiele sollen besteuert werden in den USA. Es gab einen weiteren Social-Media-Fail nach der Lidl-Kampagne letzte Woche. Und Artikel 13, gibt es auch so ein paar Updates. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ein Fun-Fact. David, wusstest du, dass Google, das ist auch ein Fakt, der jetzt letzte Woche rauskam, Google im letzten Jahr mehr Strafzahlungen an die Europäische Union gezahlt hat oder zahlen sollte, als weltweit Steuern? Echt? Wie, aber Strafzahlungen für was? Ja, für die ganzen Monopol und Daten und was weiß ich, Vergehen, die halt nach europäischem Recht so nicht okay sind. Die haben 5,1 Milliarden Euro Strafe, aber weltweit nur 4,2 Millionen Euro Steuern. Aber weißt du, warum weltweit so wenig Steuern gezahlt werden mussten? Weil die möglicherweise alle unsere App, die wir heute vorstellen, benutzt haben. Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Taxfix. Das ist eine App, die gibt es im iTunes Store und natürlich auch bei Google Play, also für iPhone und Android. Und die hilft Leuten dabei, ganz einfach ihre Steuererklärung zu machen. Es ist super spannend. Ich habe das hier auch mal so testweise einmal genutzt. Du kriegst wirklich einfach so Fragen gestellt, so simple Fragen. Und die beantwortest du einfach. Und dann kriegst du am Ende raus, wie viel Geld du potenziell zurückbekommst vom Finanzamt. Und kannst also sprich, dann über keine diese App, Checkboxen, keine, also keine ja, nicht diese komplexen Formulare oder du musst auch nicht zum Steuerberater gehen. Ja, es geht halt einfach über eine App und es ist wirklich simpel und einfach gemacht, ohne dass man irgendwie Verständnis dafür braucht. Das heißt, du kannst mit dieser App Geld sparen tatsächlich, weil du dann möglicherweise Potenziell. Also meistens kriegen Leute ja auch Geld zurück, gerade Angestellte, die irgendwie ihre Steuererklärung machen. Für den Fall, dass es zu einer Nachzahlung kommt oder du zu wenig Geld zurückbekommst, musst du für die App nicht zahlen. Du zahlst erst ab dem Moment, wo du 50 Euro Erstattung auch bekommst. Ach so, okay. Ja. Das heißt, dann zahlst du auch nur 34,99. Das wäre doch eine App für Montana Black. Ja, leider nicht, weil also wäre perfekte App für Montana Black eigentlich, wäre auch die perfekte App für Google, aber leider geht das nur für Angestellte, für Selbstständige, das ist dann doch ein bisschen zu komplex. Ja. Gerade wenn du so YouTube-Money, Twitch-Einnahmen, das kann die App noch nicht, vielleicht nächstes Jahr dann kommen sie als Sponsor wieder. Ja, das wird dann mit der 2.0er-Version. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, haben wir einen Link für euch. Ja, wir sind ja jetzt mega 2.0 hier, Lästerschwestern. Wir haben unter Taxfix, also taxfix.lästerschwestern.com. Ja. Mit Ä sogar. Könnt ihr euch das mal anschauen. Und Robin, du wusstest es noch nicht, aber ich habe das ganz schnell noch mit denen ausgehandelt. Mit dem Code Lästerschwestern mit AE müsst ihr 2 Jahre keine Steuern mehr bezahlen. Cristiano Ronaldo wird jetzt ganz wach, merke ich. Montana Black auch. Wir haben das mit dem Finanzamt geklärt. Ja, für jeden, der diesen Podcast hört. Ihr alle seid dann quasi steuerbefreit. Ja. Ja, das muss ist man auch praktisch jetzt für uns. Haha, dahinter sagen oder ich, ja, funktioniert ich, ja mal der. Irreführende Werbung. Mit der Ironie nicht. Ja, ich ist praktisch für uns, weil wir sind jetzt auch Multimillionäre, weil Spotify hat tatsächlich 500 Millionen Dollar ins Podcasting investiert oder hat das vor. Unter anderem haben sie jetzt letzte Woche zwei Firmen gekauft: einmal Anchor. Das ist so eine Plattform, wo man Podcasts hochladen kann, also als quasi Podcast-Macher. Und, glaube ich, sogar auch als App, um sich's anzuhören. Und Gimlet Media, das ist eine Firma, die machen Podcasts. Und die haben die gekauft für über 200 Millionen Dollar. Ja, die haben, weißt du, wie viele Podcasts die haben, David? Nein. 24. 24? Ja, und, ja ich, sie haben, also wenn wir davon ausgehen, die haben quasi pro Podcast haben die ungefähr 10 Millionen Dollar bekommen. Wahnsinn, Alter. Und ich glaube, die sind im Ranking zumindest deutschlandweit nicht so hoch wie die Lästerschwestern. Nee. Also wenn das jetzt, dass, wenn das jetzt unseren Marktwert ausmacht, den Spotify hier festgelegt hat, Spotify hiermit die offizielle ihr habt das Go, ja, ihr dürft uns gerne anfangen. Ihr dürft uns gerne kaufen. Ab sofort refreshen wir alle 15 Sekunden ja. mit unserer E-Mail-Postfach und dann kann es knallen hier. Wir haben jetzt sogar einen zweiten Podcast, weil meine Freundin hat gerade einen Podcast gestartet, zusammen mit der YouTuberin Isabo, aus dem Kinderzimmer heißt der, wo sie übers Mama-Sein redet. Ich finde das ja, super skurril. Also in meinem Freundeskreis haben jetzt auch gerade zwei Leute allein diese Woche Podcasts gestartet. Um mich herum brechen die Dinger total aus dem Boden. Also das gefühlt, letztes Jahr haben ganz viele irgendwie gemerkt, auch so durch die Erfolgsgeschichten und weil die Podcast-Vermarktung halt irgendwie noch dazu gekommen ist. Mhm. Als wir letztes Jahr das gestartet haben, die Lästerschwestern, weiß ich noch, wo wir da saßen und sagten, hey, wir würden gerne Nerdscope irgendwie, ne, die Zeit ist vorbei, wir würden gerne irgendwas machen, wussten aber, wir haben nicht die Zeit für Videos, was machen wir? Machen wir einen Podcast und hatten uns überhaupt keine Gedanken gemacht über Vermarktung, was kann das an Klicks bringen? Wir haben ja sogar dieses blödsinnige Thumbnail, was du aus irgendeinem Video rausgeschnitten hast. Das ist einfach zusammengeschnitten aus zwei Screenshots. Das Mikrofon Video, hast du von irgendeiner Seite genommen, wo man die wo man kostenlos Creative Common License und hast dann haben wir einfach mal gemacht. Und als es dann so durch die Decke ging, wie gesagt, haben wir ja auch an dieser Stelle häufiger gesagt, hat es uns total erschrocken förmlich. Aber jetzt entstehen ganz viele Podcasts, glaube ich, weil Leute auch sagen, ach, weil guck mal. Weil du jetzt Geld damit verdienen kannst. Ach, guck mal. Also ich will das nicht den Leuten unterstellen. Ich glaube, es finden sich ja häufig so Grüppchen zusammen, wo Leute einfach reden wollen oder Leute, die generell gerne mit sich miteinander unterhalten. So war es ja bei uns auch beiden. Wir haben ja gesagt, lass uns doch das vor dem Mikrofon machen, was wir eh hier immer im Büro machen. Ja. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Ich habe jetzt gesehen, Niklas, Nick Star. Der hat ja schon einen Podcast von Brillen und Bärten, heißt der. Hat ja so einen zweiten gestartet diese Woche. Also der Trend geht mittlerweile auch zum zweiten Podcast. Ja, weißt du, weil du 10 Millionen pro Podcast kriegst, wenn Spotify dich kauft, lohnt sich. Und zwar, wo sie, und das, die Idee finde ich gar nicht schlecht, nämlich Pen and Paper. Die haben eine Pen and Paper-Runde gestartet. Cool. Zwar nur zu dritt, aber sie Pen and Papern quasi dann live im Podcast. Das gibt es bisher ja immer mal wieder in Twitch-Streams. Ja, bei Rocket Beans zum Beispiel. Oder in anderen Videos. Als Podcast habe ich es irgendwie noch gar nicht gesehen, vielleicht bei den Amis oder so, aber hier in Deutschland noch nicht. Also es bewegt sich viel. Ich glaube, mittlerweile gibt es niemanden mehr, der diese ganzen Podcasts noch hören kann. Es ist so fast so wie bei Netflix geworden, nur dass es noch Ja, ist ja wie bei Netflix auch. Du hast ein unendliches Angebot und kannst dir selber zusammenstellen. Es wäre mal interessant, ob Spotify vielleicht mit diesen 500 Millionen genau das anstrebt, nämlich eine Plattform, die wie sie jetzt, ich meine, ihre Plattform ist ja sowas für Musik und Podcasts finden so am Rande statt. Vielleicht wäre es ja eine Option, das für Podcasts quasi. Also ich habe da Analysen dazu gelesen und es ist also dadurch, dass sie jetzt einmal einen Aggregator gekauft haben, der auch quasi die Möglichkeit bietet, das zu hosten und jetzt gleichzeitig auch eine Original Media Company quasi gekauft haben, die selber Content herstellt. Also so ein bisschen wie Vis-a-vis dieses letzte Interview. Genau, das haben sie ja. Also, es gibt ja schon so ein paar Original-Produktionen, also wie auch Fest und Flauschig von Jan Böhmermann. Das ist ja auch eine Sache, die Spotify einfach quasi bezahlt hat, die Produktion noch weiterhin bezahlt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt versuchen, genau so eine Mischung zu sein aus YouTube und Netflix für Audio. Stell dir das mal vor, es gibt dann im April einen fetten Trailer zur dritten Staffel von den Lästerschwestern. Ja. Und diesmal mit großem Stargast Arnold Schwarzenegger wird jetzt immer im Podcast mit hinten drin sitzen und sagt ab und zu, I'll be back. Und das war's. Ja. Immer am Ende der Folge, we will be back, sagt er dann immer. Ja, das ist das Budget, was wir brauchen. Also Spotify ruft uns an. Übrigens, wir werden auch die Ersten sein, die einen Podcast vom Mars hochladen. Ja? Mhm. Ich meine, das Gute ist ja, da gibt es möglicherweise WLAN, wie wir diese Woche herausfinden mussten. Wir haben vielleicht schon einige mitbekommen. Wahrscheinlich alle, also alle. Zumindest auf Social Media ist dieser Clip einmal quer viral gegangen. Es gab die einen, die sich natürlich darüber echauffiert und belustigt haben. Ich gehörte dazu, du auch. Viele andere haben gesagt, ja, gib doch dieser Tröte nicht noch mehr Aufmerksamkeit. Bibis Beauty Palace war plus eins beim Quizduell, aber ich glaube ZDF. Kann man plus eins sagen, weil ich muss sagen, Julienko hat auch so viele Abonnenten. Der ist einer der größten Kanäle Deutschlands. Ja, aber wenn du sie da beide wieder zusammen siehst, es ist halt wirklich, es gibt diesen Moment, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wo du merkst, er würde gerne was sagen, traut sich aber nicht. Du hattest vorhin einen ganz netten Spruch gesagt. Sie sagt ja mal Julan. Ja. Sie sagt ja nicht Julian, sondern Julan. Und Robin meinte vorhin zu mir, er ist der festen Überzeugung, dass die beiden sich zum ersten Date getroffen haben. Sie hat ihn falsch verstanden, glaubt seitdem, er heißt Julan. Und er hatte bisher aber einfach nicht die Eier, ihr zu sagen, übrigens heißt Julian. Das finde ich die Theorie finde ich valide, weil der Typ wirkt halt die ganze Zeit so, als würde er jeden Moment sagen wollen, aber Bibi, das ist dumm. Und dann guckt sie ihn aber wieder an und sagt, Julian, da gibt's aber morgen kein Pudding zum Mittagessen. Oh Mann. Ja, wir waren jetzt beim Quizduell und dann hatten wir sie beide mal in Aktion sehen dürfen. Man muss dazu sagen, sie haben das gewonnen. Sie haben am Ende die Summe an eine wohltätige Organisation gespendet und sie haben auch bei weil sie müssen, das muss man dazu sagen. Das ja, ist Konzept hätten sie vielleicht auch so gemacht. Das ist Konzept der Sendung. Das ist das Konzept, oder? Der zumindest der Promis, wenn sie da sind, wahrscheinlich, ja. Aber also sie haben es gewonnen, das ist ja auch was. Und man was muss dazu sagen, das werden die nicht umsonst mitmachen, weil üblicherweise bei diesen Sendungen gibt es dann hinter den Kulissen nochmal eine zusätzliche Summe, die an die teilnehmenden Stars ausgezahlt. Aufwandsentschädigung oder eine Gage. Und so. Das ist natürlich ARD, deswegen ist die vielleicht jetzt auch nicht ganz so hoch, aber mal gucken. Auf jeden Fall haben die einige Fragen auch ganz gut beantwortet, gerade so die Popkulturfragen und so weiter, da kann sie sich gut aus. Bei ein paar haben sie geraten, so wie man das auch macht, aber das haben die auf der anderen Seite, bei Quizduell sitzen ja noch so ein paar Experten oder Profi-Rätsler auf der anderen Seite und die haben auch manchmal raten müssen, ist normal. Aber eine Frage, die ist einfach legendär und zwar, David, was hat jetzt die NASA herausgefunden? Gibt es als natürliches Vorkommen auf dem Mars WLAN, Ökostrom, Fußbodenheizung oder fließendes Wasser? Sag nicht mehr. Bei Fußbodenheizung hättest du schon aufhören können, weiterzureden, weil ganz klar möchten die Aliens, dass wir alle warme Füße haben, wenn wir da ankommen auf dem Mars. Nicht nur die Aliens, es ist ein natürliches Vorkommen. Also der Planet hat einfach schon mal vorgesorgt und hat das einfach komplett planetenweit gut verkabelt. auch im Ökostrom, der Planet stellt einfach Strom her. Und das sind keine Berge, das sind alles kleine Atomkraftwerke, die dieser Berg hat aus sich wachsen lassen. Auf dem Mars gehst du einfach hin, steckst den Stecker in den Boden rein, dann ist er warm und er funktioniert auch. Nee, das tatsächlich haben die beiden gesagt, natürliches Vorkommen auf dem Mars, WLAN. Ja. Und das ist insofern schon mal ganz schön dumm. Wir ja alle wissen, kann ja gar nicht sein, aber ich fand ihre Erklärung dazu auch sehr gut, weil sie haben ja auch gelesen neulich, dass dort eine Villa zum Kauf angeboten wird für 850 Millionen Dollar. Und klar muss es dann da WLAN geben. Ich meine, Strom und Fußbodenheizung hat die Villa nicht, fließendes Wasser auch nicht. Wie lädst du denn von da aus deine Idiotenvideos hoch mit schlechtem Ton und unscharfer Kamera? Ich meine, geht ja sonst alles gar nicht. Aber witzigerweise war es ja so, es gibt mehrere Stellen im Video, was man sich auch angucken kann auf Social Media, wurde es häufig geteilt, unter anderem bei dir oder bei mir. Du merkst, er will sagen, warte mal. sie sagt dann, ja, wir haben aber gelesen. Da guckt sie ihn dann so an und er sagt, naja, aber das war bestimmt ein Spaßartikel. Und dann sagt sie, ja, das war vielleicht ein Spaßartikel, aber und er so, Ja, aber das stand da, sagt er dann so. Also du merkst, er will sie verbessern, traut sich dann aber nicht. Es wirkt zumindest aber so. Aber wir beide haben uns die Mühe gemacht, wir wären nicht die Original Lester-Schwestern, hätten wir nicht den krassen Aufwand betrieben, uns ihr Video nochmal angeguckt und uns durch, ich glaube, 49 Werbeunterbrechungen. Ja, sie haben so ein React-Video gemacht, wo sie die ganze Folge nochmal angucken und dann so ihren Senf dazu geben. Und die Erklärung, warum sie auf WLAN gekommen sind, jetzt nachher, nachdem sie auch diese Reaktion im Internet mitbekommen haben und einen Tag hatten, sich drüber Gedanken zu machen, seit der Ausstrahlung ist ja wahrscheinlich noch vorher aufgezeichnet worden. Und die logische Erklärung, warum sie nicht drauf gekommen ist, Sie haben das Wort natürlich überlesen. Ja. Sie wussten, haben natürlich gedacht, was kommt auf dem Mars vor, nicht was kommt natürlich auf dem Mars vor. Klar. Dann wäre Wasser offensichtlich gewesen. Aber natürlich gibt es menschengemachtes WLAN auf dem Mars und auch eine menschengemachte Fußbodenheizung. Nee, WLAN war das Erste, was sie dahin gemacht haben. Ich habe neulich bei Follow Me Reports eine Reportage gedreht über 5G auf dem Mond. Da gibt es nämlich eine Firma aus Marzahn, die das tatsächlich die brauchen halt einfach Sendemöglichkeiten da. Das ist witzig, weil es in Marzahn nicht mal 4G gibt, glaube ich. Das war auch die Message von der Reportage sozusagen. Ja. Es ist so geil, dass ihr auf dem Mond besseres Netz haben werdet als wir auf der Erde. Aber die brauchen halt kurzweilig, ne, die Roboter erfrieren ja auch irgendwie nach ein paar Stunden schon wieder. Einfach kurzweilig brauchen sie halt gutes Netz, um die Daten von dem Rover zurücksenden zu können. Und dafür bauen sie halt ein 5G-Netz da für einen Moment auf. Also gar nicht so dumm, aber du musst doch einfach wissen, dass wir noch technologisch als Menschheit bei weitem nicht überhaupt da sind, Menschen auf den Mars zu schicken. Julan sagt ja auch in dem Erklärvideo, dass er neulich mal ein Video gemacht hat. Diese Villa, da haben sie halt wieder irgendeine Fake News, Postillon-Artikel, was weiß ich, gelesen und gedacht, das wäre echt. Haben die vorgetragen, das wurde irgendwie abgespeichert zwischen all dem Kautschuk und Schleim, in dem man baden kann, im Unterstübchen. Und das hat er dann vorgegraben. Und ich muss dazu sagen, das ist ja, was viele auch gesagt hatten, ich hatte auch tatsächlich Leute gelesen, die sie verteidigt haben öffentlich. Man kann sich natürlich darüber lustig machen, man muss aber auch sagen, die haben ja schon irgendwie bis dahin 12 Fragen beantwortet. Ja. Nur muss ich sagen, wir haben uns das jetzt mal angeguckt, weil ich nämlich vermutet habe, wenn dieser Schwierigkeitsgrad die 12. Frage ist, nämlich was kommt auf dem Mars natürlich vor und Fußbodenheizung ist eine Antwort, dann will ich gar nicht wissen, was sonst für Fragen kommen. Und wir haben mal geschaut und es waren hier und da so Fragen, da haben selbst wir beide jetzt gestockt, weil es waren so Sachen wie Capital Bra hatte welchen Song außer Neymar, und da wir beide keine Schadsachen hören, sind wir da rausgegangen. Genau, das wussten die beiden aber natürlich. Genau, das wussten die beiden, waren aber auch gut. So Sachen wie Beyoncé ist mit ihren, ist mit wem auf die Tour gegangen, ihren Zwillingsschwestern oder ihrem Ehemann. Also da muss man jetzt auch nicht der Popkultur Kenner sein, um das irgendwie herauszufinden. Aber es waren auch Fragen. Und das fand ich ganz interessant, weil immer dann, wenn die Fragen nicht ganz so klar waren, wo sie die Antwort irgendwie aus der Bravo hat ablesen können, sind sie entweder kläglich gescheitert oder haben sich gerade so zum Ziel geraten. Ja, oder sie mussten halt raten, und das mussten die Experten auch, weil es halt so Frage war, wie nennt man die Frucht von diesem Baum oder sowas. Und das haben sie halt dann beide so, weil sie halt, haben sie überlegt, was könnte das sein? Ja, okay, das sieht so und so aus. Ja, okay, könnte das sein. Es gab so eine Sache, die sowas ist bei Wer wird Millionär meistens die 200-Euro- oder 500-Euro-Frage. Ja. Wenn du, es gab am Anfang sowas wie nennt man am Auto ein bestimmtes Schallteil, irgendwie Sperlingsbelüfter oder Drosselschaltung. Später, genau, irgendwie unterschiedliche Amsel-Schaltknopf. Ja, Vögel. Und so, ne? Und also Da muss man gar nicht groß überlegen. Genau, weil das einzige Drosseln ist das einzige, was in dem Kontext von einem Auto das Sinn macht. Das sagst du jetzt, weil du dir das logisch erarbeitest. Aber Bibi und Julian haben das gar nicht und fingen dann an. Welcher Vogel sieht am meisten aus wie ein Auto? Ja, genau. Also das merkst du halt auch. Und dadurch wird halt irgendwie für mich zumindest klar, nee, das ist halt wirklich nur, Capital Bra mal irgendwo gesehen und sich den Rest zusammengeraten. Aber die beiden, das obwohl man ist dazu sagen muss, Hilfe, das arme Kind, was die da zusammengezeugt haben. Keine Ahnung, wenn das nicht mal später in die in der Schule. Ja. Man müsste mal Aaron Toschke oder so fragen, weil ich bin ja auch immer der Meinung, man glaubt immer, wenn man vom Fernseher sieht, dass das so einfach ist. Weil der bei Wer wird Millionär ja bekannt geworden ist. Okay. Aber ich würde mir vorstellen, wenn ich jetzt bei Wer wird Millionär sitzen würde, obwohl ich zu Hause das Gefühl habe, ich weiß das alles. Ich glaube, unter so einer Anspannungssituation liest du auch, das passiert ja auch ganz oft bei Kandidaten, wo du auch als Zuschauer weißt, das sind keine Vollidioten. Du blickst einfach in dem Moment, weil du so aufgeregt bist oder so auch dann festgefahren bist, wenn du da auf diesem Stuhl sitzt, dass du sowas wie Drossel und Amsel gar nicht verstehst, dass Drossel ja was anderes ist als ein Vogel und dass es auch was anderes bedeuten könnte. In dem Fall bist du ja aber noch, das muss man dazu sagen, deswegen ist es ja noch halbwegs einfach, vergleichsweise, weil du ja zu zweit bist. So, du hast ja immer noch den anderen, der dann sagen kann, nee, Moment mal. Ich habe das auch gedacht so. Also ich habe währenddessen auch, du merktest ja, beide waren sich bei der WLAN-Frage auch irgendwann sogar sicher, dass es Quatsch ist, aber eben durch den Druck und weil du dann du möchtest ja nichts Falsches sagen, Aber bei den beiden kommt dann halt noch eine neue Ebene, eine andere Ebene dazu. Das muss man, also da kann ich auch niemandem beipflichten, der die beiden verteidigen will oder ihren Intellekt verteidigen will. Das wirkt schon nicht so, als wäre. Also gerade diese Frage, also nicht zu wissen, dass wir als Menschen noch nicht auf dem Mars sind und das WLAN, ich meine, das okay, wenn du das natürlich überliest, okay, aber das WLAN nicht etwas ist, das irgendwie Router aus dem Boden wachsen. Ja. Sie sagte, guck mal, eine WLAN-Quelle. Sie sagte halt danach noch so, ja, fast scherzeshalber, ja, dann müssen wir wohl dann jetzt demnächst mal NASA-Analysen lesen. Ja, genau. Nee, das musst du nicht, Bibi. Genau, ihr letztes Argument zu dieser Frage war, ja, der Experte hat halt die NASA-Analyse gelesen. Was für ein Nerd, wir haben das halt nicht gemacht. Ja. So, als ob man das wissen muss, dass es fließendes Wasser. Ich habe in meinem Leben noch keine NASA-Analyse gelesen und bin mir relativ sicher, dass wir auch noch nicht auf dem Jupiter waren. Ja. Gut, kommen wir. Vielleicht gewinnen sie ja den About You Award für diese Leistung. Nee, sie sind nicht nominiert, Robin. Ach Mist, sind sie nicht? Nee. Ja. Es gibt ja, also der Preis. Letztes Jahr, um das ganz kurz zu erklären, für die das nicht mitbekommen haben, letztes Jahr war der Social-Media-Preis, glaube ich, ein neuer Preis auch gewesen. Ja, About You. Also es gab ihn vorher schon, aber er ist da zum ersten Mal dann noch ausgestrahlt worden. Dahinter steckt ja, glaube ich, die Firma About You. Ja, der Name About You Award und die Firma About You. Ja, aber ich weiß echt was ist About You? War das eine About You ist eine Mode-Versandhandel, genau. Ist eine Tochterfirma von Otto mit und diversen Investments. Genau, ProSieben hat da Investments drin. Und die haben halt vor einiger Zeit als Teil ihrer Influencer-Kampagne halt gesagt, wir machen so einen Award, den gab es dann erstmal so und dann haben sie den auch irgendwann ausgestrahlt im Fernsehen und dadurch wurde er halt um einiges relevanter, weil sie ihn halt auch bei ProSieben, weil ProSieben halt Investor ist, auch sehr prominent da platziert haben und so ein bisschen verkauft haben als die Oscars der Internetszene. Das war tatsächlich ein Zitat vom roten Teppich, wo sie es selber so genannt haben. Es gibt dazu ein sehr schönes Video auf dem Kanal von Robin, About You Awards, was stimmt mit euch nicht, heißt das könnt ihr euch gerne mal angucken. Da hast du ja auch so einen kleinen Supercut drin, weil es halt die ganze Zeit nur darum geht, du hast so und so viele Follower, dann kommt wieder jemand rein und sagt, du hast 2 Millionen Follower. Also es ist die ganze Zeit nur dieses Erheben auf dem Podest, das nur dann ein Podest ist, wenn du so und so viele Follower und Fans hast. Also wichtig ist man bei den Award, About You Awards nicht, wenn man was Cooles oder Kluges macht, sondern wenn man viele Likes zusammenbekommt. Also eigentlich perfekt für Bibi und Julan. Ich glaube, sie waren letztes Jahr auch da, weiß ich aber nicht. Dieses Jahr haben sie sich aber auf die Kappe geschrieben, das soll alles besser werden. Sie haben ja dir unter anderem sogar eine Mail geschrieben. Das ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Nachdem ich dieses Video gemacht habe, hat mir About You Awards, die Verantwortlichen von diesem Award, eine E-Mail geschrieben und haben sich bedankt für die Kritik und haben gesagt, sie fanden das selber lustig und würden das annehmen und würden sich gerne mal mit mir unterhalten, wie sie den Preis nicht vielleicht besser für die Szene machen können. Und dann habe ich ihnen zurückgeschrieben, meine so, ey, finde ich eine coole Sache. Also finde ich, habe ich in dem Video auch gesagt, kann ich auch hier nochmal sagen, ich finde es ja super, dass dieses Influencer-Thema mehr prämiert wird. Wir sind ja deswegen so sauer oft beim Videopreis und so weiter, weil wir das Gefühl haben, dass diese ganze Szene nicht wirklich gewertschätzt wird, sondern oft auf Sachen untergebrochen wird, die eben Reichweite und Pranks und Influencer-Marketing-Kampagnen sind und dass es nicht um die ganzen kreativen Künstler geht, die auf diesen Plattformen es geschafft haben, sich so völlig unabhängig zu entfalten und was Kreatives zu machen. Und das hätte ich mir halt auch da mehr gewünscht, weil du kannst ja auch Mode verkaufen mit Leuten, die vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit im Schleim baden. Habe ich ihnen auch so geschrieben, ich finde das cool, dass ihr das macht, ich finde das toll, dass ihr da dahinter steht als Unternehmen und ich glaube, ihr habt auch die Chance, euch da zu positionieren. Weil die anderen Preise gerade alle verkaufen. Genau, weil Golden Camera Award haben sich hier 6 von 8 Jurymitgliedern selbst nominiert, der Videopreis hat nur noch auf Werbetafeln stattgefunden. Es gibt eigentlich gerade keinen Preis, nutzt die Chance und macht ein richtig geiles Ding. Darauf haben sie sich nie wieder gemeldet. Keine Ahnung warum, ich hätte gerne mit ihnen mal drüber geredet. Jetzt ist der Award wieder da, sie haben gesagt, dieses Jahr gibt es mehr Glamour und mehr Relevanz. Das war, wo ich auch dachte, mehr Glamour und mehr Relevanz. Also irgendwie klingt das nicht, als wären das 2 Dinge, die ganz homogen ineinander führen würden. Weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall das Voting-System schon mal geändert. Das war letztes Jahr so ein bisschen eine Farce, habe ich in dem Video auch angezweifelt, weil irgendwie ging es halt am Anfang nur darum, wer die meisten Leute mobilisiert. Mhm. Und dann hat aber derjenige gewonnen, der vor Ort in dem Raum am meisten Leute bekommen hat, die dann wie so bei Wer wird Millionär, so A, B, C, welche Zuschauerfrage, musste dann der Raum abstimmen, wer gewinnt. Und das waren die einzigen, die mitentscheiden durften. Und das war natürlich ein Raum voller anderer Influencer, die eingeladen wurden. Also es war irgendwie so eine seltsame Situation weil es halt auch irgendwie, keine Ahnung, dann drauf ankam, wie viele Leute du im Raum als Freunde hast oder so. Also, ja. Und jetzt haben sie eine Jury und es gibt ein Publikumsvoting. Das heißt, wir als Lästerschwestern könnten diesen Preis niemals gewinnen. Wir können ihn nie gewinnen, weil wir haben keine Freunde. Nee. Der Aufbau ist jetzt tatsächlich sehr ähnlich, wie der vom Videopreis früher mal war. Also es gibt quasi eine Submission-Phase, wo Leute was einsenden können. Dann entscheidet die Jury, wer davon in die Top 10 kommt. Dann entscheiden die Zuschauer, wer davon Top 3 wird. Und daraus wird dann irgendwie ein Gewinner ausgewählt. Ich bin sehr gespannt, was uns ein bisschen überrascht hat. Comedy ist dieses Jahr auch wieder als Kategorie jetzt dabei. Also es ist jetzt nicht nur noch Mode. Letztes Jahr gab es ja auch schon so ein paar Kategorien, die so am Rande waren. Aber wer da so teilweise nominiert ist, wieder ganz spannend, weil es wirkt so aus der Einrichtung so, als hätten sie nicht mehr nur die Leute eingeladen, die Fame sind. Weil so die ganz großen Namen, wie letztes Jahr Julian Bam, Dougie B und so weiter, hat man alle nicht gelesen. Mhm. Dafür aber natürlich auch wieder, gerade so in der Kategorie Comedy, haben wir uns mal so ein bisschen durchgeklickt. Ja. Das sind halt alles so Leute, die, noch nicht alles, aber größtenteils so Leute wie Bodyformers und so weiter. Oder den Jonas Ems, UFOTV früher. Der skurrilerweise erst auch damit groß geworden ist, als er den, wie ich finde, deutlich besseren Content rausgeschmissen hat und dann übergegangen ist zu Challenges mit seiner Freundin und irgendwie Real Talk Videos mit Marcel Skorpion, wo es darum ging, wer hat schon mal jemand anderem unten angefasst oder wer würde lieber mit jemandem, mit einem Mann schlafen oder so. Also solche Fragen, so diese Truth or Dare Geschichten. Ja, muss man nicht mögen, aber wir hatten dann auch gesehen, wen hatten wir gesehen? Der Schulte oder so hieß der ja, Typ. Ja, so ein Typ, der halt auf Instagram ganz klar und Facebook. Der ganz klar im Grunde sich das da bedient, was die Amerikaner schon seit Jahren, vor allem mit Wine damals ganz viele gemacht haben. Diese Wine-Stars gab es ja schon, die ganz kurze Clips gemacht haben, die oftmals deswegen auch schon sehr kondensiert und witzig sein mussten, weil es nur 20 Sekunden ging, so ein Clip oder so. Und du siehst in den Videos, die sind entweder, also so wirkt es jetzt auf uns, entweder ist die Idee gemobst oder nicht lustig. Aber wenn es die Leute erreicht, dann ist es halt eben so, dann sie wollen ja mehr Relevanz bei diesem Preis. Was ich spannend fand, ist es halt mehr gemobst. Also wir haben halt so ein paar Videos uns angeguckt, die haben wir schon, ich würde mal sagen, 2013, 2014 hier, die Jungs von Onkel Bernies Butze haben ja dann damals nochmal so ein Copycat-Channel aufgemacht. Grüße gehen raus. Und da haben sie so ein bisschen das absichtlich persifliert, dass sie halt Videos genommen haben und die das, geklaut haben und die sind, das haben ist super nicht funktioniert. Persifliert gewesen. Also ich weiß, der Felix hört hier zu und ich glaube, er ist eigentlich der Erste, der dazu gibt, auch dass die haben das halt einfach nur gestohlen. Ja, aber absichtlich. So, also sie haben es ja, das war ja kein Gag. Sie haben gesagt, zum Beispiel How Animals Eat Their Food war damals, haben sie halt How Animals Eat Their Food 2 gemacht. Ja. Und das also nicht persifliert, das war das falsche Wort. Sie haben das schon mit der Absicht gemacht, damit auch durchzustarten auch und es hat funktioniert. Sie haben dann dieses How German sounds to other, compared to other languages so oder sowas, ja. Super viral gegangen. Das sehe ich heute immer noch. Das hat hunderte Millionen von Views gemacht. Das wird heute noch geteilt. Das ist lustig gewesen auch, weil der Jonas, der das gemacht hat, Jonas Mann, war vor der Kamera sowieso ein Schatz. Und Felix hatte auch gute Ideen. Die haben das auch, also wenn du darauf aufbauend deinen eigenen Kram dann machst, und das haben sie ja gemacht, dass sie daraus ihre eigenen Ideen entwickelt haben. Aber wie lange, das ist 5 Jahre her oder so, ne? Oder 4. Ja. Und, so. Das macht der, und der macht jetzt der, genau diese Videos. Also der hat ein Video, wo er genau das macht, nämlich wie hören sich andere Sprachen an. Mhm. Und er hat ein Video, wo er statt How Animals Eat Their Food, How Countries Eat Their Food machen. Ja. Also es ist. Aber und richtig und, schlimm. Und in diesem klassischen Meme-Format, wo mit Text oben, Text unten. Und also es wirkt halt so, als hätte man das schon 1000 Mal gesehen. Ja. Aber das, also ich meine, man muss dazu sagen, diesmal sind halt ein paar Namen nominiert, die kennt man nicht. Das heißt, es scheint nicht nur nach Größe zu gehen, sondern sie haben sich offenbar ein bisschen an der Kritik orientiert und gucken. Also wir hatten zum Beispiel einen in der Kategorie Comedy gesehen, die meisten haben so mehrere hunderttausend. Einer ist sogar unter 100.000, also der ist sogar kleiner als ich auf Instagram, hat so 60.000 Abos und da haben wir nicht reingeschaut, aber zumindest wirkt das dann nicht mehr ganz so Reichweite, Millionen von Klicks. Also ich bin gespannt, es wirkt auf jeden Fall, als hätten sie einige der Kritikpunkte genommen und das optimiert. Und ich werde es mir mal dieses Jahr wieder angucken, vielleicht kommt noch ein Video draus oder vielleicht auch nicht. Weißt du, wer sich dieses Jahr in der Preisverleihung nicht anguckt? Die Kameramänner und die Editoren, die werden... Und Make-up. Make-up auch und ich glaube noch Shortfilm. Die gucken sich die Oscars dieses Jahr nicht an. Warum gucken sie sich die nicht an? Weil sie wahrscheinlich denken, so, was soll dieser Scheiß noch? Aber auch, weil ihre Kategorie gar nicht ausgestrahlt wird. Ja. Wir hatten, über die Oscars hatten wir, haben wir schon mal gesprochen über die Oscars hier? Ja, mehrfach. Und dieses Jahr gibt es diese, also es gab ja vor kurzem diese skurrile Ansage, dass es keinen Moderator gibt, ja, was schon komisch ist. Es gab die Ansage letztes Jahr ja, dass es eine Kategorie geben solle, die danach entscheidet, wer ist der beliebteste Film. Das wurde ja dann zum Glück rausgeworfen, ja, aber Teile dessen sind noch irgendwie zu erkennen, nämlich daran, dass Black Panther nominiert ist, der halt echt mittelmäßig war als Film. Ja, aber in fast jeder Kategorie. Und jetzt gab es eine Entscheidung, die hat für einen kleinen Shitstorm gesorgt, aber der meiner Meinung nach gar nicht groß genug ist, denn 4 Kategorien wurden jetzt in die Werbepause verlegt. Ja. Und darunter auch Kategorien wie Kamera und Schnitt. Und da sind jetzt gerade natürlich die Kameraleute, aber auch einige Regisseure, ja, wie Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro haben sich zu Wort gemeldet, Emmanuel Lubezki war einer der Redelsführer. Der hat, falls ihr den nicht kennt, ist einer meiner Lieblingskameramänner, der hat für Gravity, Birdman und was war der dritte Film? The Revenant, hat er 3 Jahre in Folge den Oscar gewonnen, ist einer der besten Kameramänner der Welt. Und tatsächlich ist das für mich meine Kategorie, meine Lieblingskategorie, auf die warte ich jedes Jahr. Ich bin dieses Jahr sehr enttäuscht gewesen, dass es in der Kategorie Schnitt keine Oscar-Nominierung für First Man gab, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der einer der bestgeschnittensten Filme der letzten Jahre ist. Und auch bei der Kamera war ich sehr überrascht, dass da der deutsche Film Werk ohne Autor nominiert war, weil, also den Film mochte ich auch nur so mittelmäßig, aber die Kamera ist jetzt weitaus weniger gut als jetzt in First Man zum Beispiel. Nichtsdestotrotz bin ich da als jemand, der sich mit Filmen halt nochmal auf einer anderen Ebene auseinandersetzt und super begeistert ist von dem, was Kameramänner zum Teil leisten oder was in Roma dieses Jahr auf technischer Ebene los war, ist das halt wahnsinnig frustrierend. Ist das richtig frustrierend? Und wenn du siehst, also Alfonso Cuarón, wenn man da hört, was der auf sich genommen hat, um Roma so umzusetzen, wie es tut und was das für ein faszinierendes Werk gerade bei der Kameraarbeit ist. Logisch, dass der sich aufregt, dass er diesen Oscar, den er wahrscheinlich sehr oder sehr sicher bekommen wird, dass er den dann offscreen kriegt. Ich finde, es gibt noch 2 weitere Elemente, die ich ganz spannend fand von den Regisseuren her. Zum einen, das hatte ich auch von irgendwie, ich weiß nicht mehr, welcher Regisseur das war so ein Zitat, dass Schnitt die einzig wahre Kategorie ist, um einen Oscar zu bekommen, weil es die einzige Kunstform ist, die es nur im Film gibt. Weil Schauspiel gibt es auch im Theater, Musik gibt es auch in der Oper und auch einfach so als Musik, Regie gibt es auch im Theater, aber Kamera und Schnitt, also Kamera vielleicht auch, Kamera gibt es auch in der Fotografie und im Musikvideo und was weiß ich, aber Kamera und Schnitt sind eigentlich so die einzigen beiden Dinge, die eben den Film ausmachen. Weil wenn du es nicht drehst und nicht schneidest, dann ist es kein Film, sondern ein Theaterstück. Guillermo del Toro schrieb auch dazu, dass es halt schon Meisterwerke ohne Farbe gab, ohne Musik, ohne Schauspieler und ohne Dialoge. Aber dass ohne Kamera und ohne Schnitt kriegst du halt keinen Film auf die Leinwand. Und also diese essentiellen Bestandteile des Kinomachens quasi so mit Füßen zu treten, ist halt für die ganze Branche einfach ein wahnsinniger Tritt in die Eier. Also ich finde auch Live-Action-Shortfilm finde ich sehr schade, weil das so eine Kategorie ist, wo ganz oft Filmemacher gewinnen, die eben noch überhaupt nicht in Hollywood durchgestartet sind. Da schaffen es ja auch oft Studentenfilme rein, die über die Studenten-Oscars dann da auch nominiert werden. Und denen komplett die Bühne zu nehmen, den Leuten, die zum ersten Mal dadurch in irgendeiner Form auf einer Bühne stehen dürfen und einen Preis anzunehmen in diese Richtung, finde ich schade. Dass Make-up da rausgeflogen ist, das finde ich noch, also Make-up ist auch ein wichtiger Bestandteil von einem Film, aber was da halt meistens gewinnt, sind halt die krassen, genau, also Sachen, wo Leute halt dann plötzlich aussehen wie echte Menschen, die sie spielen, genau, Dick Cheney, also weiß oder sowas. Bei Kostümen ist es ähnlich, da Period Pieces oder halt richtig krasse Sachen werden da. Aber was ich halt spannend fand, es gibt halt so Kategorien wie Best Sound Editing und Best Sound Mixing. Na, na, na, na. ja, wo ich sagen würde, okay, das ist auch ein wichtiger Bestandteil jedes Films. Aber niemand versteht, was ist der Unterschied. Genau, und es sind halt zwei Kategorien zum Thema Sound und da hätte man vielleicht eine davon, aber dann welche nimmt man dann? Das ist auch wieder eine Frage. Und es gibt ich immer noch gar übrigens, keine... Ich, ganz kurz, ich werde übrigens im nächsten Movie-Trivia genau darauf eingehen, auf diese Frage. Ja. Dann könnt ihr euch das mal anhören, dann weiß Robin Blase auch mal Bescheid. Was der Unterschied ist. Aber das ist richtig, ja. Also es gab ja so skurrile Theorien. Du hattest mir von einer erzählt. Die vier Kategorien, die rausgeschmissen wurden, sind alles vier Kategorien, in denen Black Panther nicht nominiert ist. Ja, und die Oscars werden ausgestrahlt auf ABC. Das gehört zu Disney. Das glaube ich halt insofern nicht, weil für so viele Oscars ist ja, Dings ist ja auch nicht für den Auslands-Oscar nominiert. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie sich einen Graphen angeguckt haben, geschaut haben, wo sind die Zuschauerdrops. Also sprich, Marktforschung betrieben haben, geguckt haben, was sind die, vielleicht auch Umfragen gemacht haben. Eine Theorie war, dass sie so eine Umfrage gemacht haben und die meisten Leute einfach nicht wussten, was Cinematography ist, weil das Wort so lang ist und so komplex. Das kann Wenn sie es Kamera genannt hätten, hätten es vielleicht weniger Leute rausgeschmissen. Das ist halt, ich kriege das ja immer wieder mit, wenn ich mich mit Leuten unterhalte. So, natürlich schalten ganz viele Leute auch am nächsten Tag ein, um sich die Reden der Leute anzugucken, zu gucken, ist ihr Star, hat der das bekommen? Und unter den Regisseuren hast du ja schon keine großen Stars und du hast sie noch weniger bei den Leuten, die halt in den technischen Kategorien nominiert sind. Ich glaube, dann gibt es immer noch Leute, die sagen, oh geil, ja, Avengers Infinity War kriegt den Oscar für die CGI-Effekte. So, da freut man sich nochmal mit, aber bei Kamera und Schnitt, da verstehen die meisten ja zum Beispiel gar nicht. Deswegen hatte ich zum Beispiel im letzten Film ABC erst ursprünglich überlegt, mal zu erklären, für was man da überhaupt ausgezeichnet wird. Denn das ist gerade bei Kamera, also jetzt am Beispiel Roma, wäre das perfekt gewesen zu erklären, was ist eigentlich das, was da ausgezeigt wird. Weil eine Kamera aufstellen, das kann auch Bibi Klaassen oder Julian Heineken. Und auf Aufnahme drücken, ja. Und auf Aufnahme drücken, aber das macht halt noch immer nicht dieses, ne, die großartigen Meisterwerke sehen halt so aus, weil da jemand ganz spezielle, ganz wichtige Entscheidungen getroffen hat in der Art und Weise, wie wird ein Bild auch ausgeleuchtet, wie ist das Blocking. Ja. Das hat auch viel mit, das spielt auch viel mit dem zusammen, was ein Regisseur dann mit dem Kameramann abspricht, aber ich könnte da stundenlang drüber erzählen über das Thema und das aber auch nur, weil ich ein Freak bin. So, und deswegen ist es so schade, dass klar verstehe ich auch, dass das grundlegende Verständnis bei der Allgemeinheit nicht so groß ist, aber ich glaube, man muss ja halt diesen Unterschied machen zwischen, es gibt den Preis ja immer noch und die Leute kriegen den Preis ja auch und in dem Raum wird er ja auch noch verliehen und die Masse, die Leute, die es zu Hause vom Fernseher gucken, für die das eine Entertainment-Show ist, die kriegen es halt nicht mehr gezeigt, weil anscheinend der Entertainment-Value für den durchschnittlichen Nutzer nicht so hoch war wie in anderen Kategorien. Aber dann müsste man die Oscars vielleicht auch einfach ganz anders gestalten, einfach mit großen Explosionen und Bam und einfach Michael Bay führt einfach Regie. Das ist auch so eine Sache, die habe ich jetzt im Zuge dieser Oscar-Host-Controversy mit Kevin Hart auch gesehen, wo sie meint haben, so, die Oscars sind ein Preis für die besten Medienmenschen der Welt. Und sie schaffen es nicht, eine gute Show in die Medien zu bringen. Vielleicht sollten einfach die Leute, die den Oscar machen, die Leute von den Tonys anrufen oder von den Emmys, die Fernsehen und Musical machen und die bitten einfach, die Show für sie zu machen. Aber die Idee war ganz geil, zu sagen, warum macht man die Oscars nicht einfach als Film, wo man irgendwie Regisseure anruft und die Kameramänner anruft und so weiter und die verfilmen das alles als eine zusammenhängende, coole Story und es ist einfach. The Lonely Island hat das ja vor einem Jahr oder zwei Jahren haben die mal einen Pitch hochgeladen, der nur so ein Konzeptvideo war, das sie, glaube ich, für die Golden Globes oder so eingereicht hatten, weil sie da eigentlich, wenn sie das Budget gehabt hatten, was sie da nicht bekommen hatten, hatten sie sowas Ähnliches sich auch gedacht. Die MTV Movie Awards haben das ja früher immer gemacht. Die haben mit den Stars halt immer kleine Zwischenfilmchen produziert. Und das war für mich immer das Highlight. Ja, in den 90ern habe ich super gern die MTV Movie Awards geguckt. Die andere Option wäre, dass man, Danny Boyle hat ja zum Beispiel mal die Olympischen Spiele in London, hat er die Eröffnungsfeier inszeniert. Da haben die sich einen Regisseur hingestellt. Das ist dann natürlich immer noch nicht James Bond oder, Trainspotting 2. Also da hat schon mal jemand den Vorstoß gewagt. Warum nicht eben genau das so probieren? Aber lassen Sie sich zu viel Quentin Tarantino, nachdem jeder einen Preis kriegt, wird er erstmal abgeschossen. So. einfach abgeknallt auf der Bühne. Oder er kriegt so eine Drogenspritze ins Herz gerammt. Und muss erstmal seine Füße zeigen. Gut, wer auch seine Füße gezeigt hat, und nicht nur seine Füße, sondern auch um einiges mehr, Jeff Bezos, reichster Mann der Welt, Gründer und größter Anteilhaber von Amazon immer noch. Mhm. Oder nicht der größte, aber er hat auf jeden Fall noch sehr viele Anteile an Amazon, hat deswegen sehr viel Geld in den letzten, also nicht Geld in Cash, sondern hat eher an Marktwert gewonnen. Und hat auch viele Anteile oder den Hauptanteil an der Washington Post. Ja, genau. Und jetzt, und das spielt so ein bisschen diese Story mit rein, jetzt wurde er erpresst vom National Enquirer. Wer das nicht kennt, das ist so ein bisschen so eine Verschwörungstheorie. Also es ist nicht so wie so die Bunte oder Gala oder diese Freizeitmagazine. Ich dachte, das wäre ein Wissensmagazin. Ich habe das immer verwechselt. Also so wie die Time ungefähr? Ich glaube, es ist also von dem, was ich so kenne, ist das wirklich mehr so sowas wie die Geo hier in Deutschland. Hat Michelle Obama ein Muslimbaby von Aliens in ihrem Bauch drin? Ach so, krass, also wie die Sun. So wie die Sun. Schlimmer als die Schlimmer. Sun. Schlimmer, ui. Also, so wie ich das weiß, ist das richtiges Trash. Also so Trash auf so einem Level, wo es schon gar nicht mehr Trash, mit anderem Trash assoziiert werden darf. Ja, okay. Aber trotzdem wohl sehr erfolgreich in den USA immer noch. Vielleicht muss ich es nochmal nachgucken, aber das ist also vielleicht. Ja, ich meine, vielleicht verwechselst du mit National Geographic. Ja, stimmt. aber ich weiß nicht, also wir haben es ja letztes Jahr auf der Bühne der Lästerschwestern auf der Live-Show dann auch gehabt, wo wir euch diese ganzen Freizeit-Revue-Dinger gezeigt haben. Das ist ja auch nur Müll, aber die machen halt nie so Sachen wie Angela Merkel von drei Aliens geschwängert. Ja. Sondern das ist dann halt Hass in England normalerweise. Ja. Ich wusste nicht, dass es das in Amerika auch in der Form gibt. Ja, und es wurde auch sehr, sehr erfolgreich. Und das ist sehr verknüpft mit Donald Trump, der selber ja auch großen Hass hat auf die Washington Post, die wiederum Jeff Bezos gehört. Er hat dann mehrfach auch schon in der Vergangenheit, Experten vermuten, wegen der Washington Post gegen Amazon auch als Unternehmen geschossen, als Präsident auf Twitter, hat er halt ein amerikanisches Unternehmen angegriffen und hat jetzt, es ist halt so ein bisschen dieser Vorwurf im Raum, dass zum Beispiel der National Enquirer auch irgendwie mit Saudi-Arabien zusammengearbeitet haben soll. Saudi-Arabien hat ja den Journalisten der Washington Post getötet. Mhm. Es ist irgendwie alles sehr verknüpft und sehr skurril. Auf jeden Fall haben die ihn erpresst. Mutmaßlich, oder? Wenn Saudi-Arabien das so sagen möchte, dann mutmaßlich alle anderen Länder sind der Meinung, es ist schon relativ überzeugend. Gibt ja auch Video-Footage. aber niemand gesehen hat. Ne? Also Video-Footage von wie sie von allem. Das ist ja diese, also schweifen ein bisschen ab vom Thema, aber dieser Mord, der in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei stattgefunden hat, die Türken haben das alles überwacht und die hatten dann alles. Die hatten halt Video-Footage und Audioaufnahmen und genaue Daten und was weiß ich. Also es ist schon relativ offensichtlich. Auf jeden Fall gibt es da nochmal so Verknüpfungen. Die Essenz, aber sie haben jetzt Jeff Bezos erpresst, dass er alle Infos fallen lassen soll, die er über sie hat. Ich weiß nicht, ob das auch indirekt mit der Washington Post zu tun hat, aber auf jeden Fall diese Verbindung mit Saudi-Arabien. Genau, oder auch generell mit irgendwelchen Regierungen, das soll er alles fallen lassen, sonst veröffentlichen sie seine Dickpics. Ja, also er hat wohl mehrere Bilder, die er sich auch mit hat sich jetzt gerade scheiden lassen. Genau. Oder aber ist auch dabei. Aber auch Bilder, die ihn und seine Frau zeigen und zum Teil auch in Reizwäsche, wo dann der Penis raushängt. Ich glaube, es ist nicht seine Freundin. Ich glaube, es ist nicht seine Frau, sondern es ist seine neue Liebhaberin, die er hat, nachdem er mit seiner Frau ja jetzt schon länger Schluss gemacht hat und sich jetzt scheiden lässt. Okay, das war mir nicht so ganz klar. Auf jeden Fall werden die genutzt, um quasi zu erpressen, dass die Washington Post auch weitere Artikel zu Ich weiß nicht, ob er das selber ist mit seinem Anwalt, die gegen die vorgehen wollten, oder ob das auch schon direkt die Washington Post involviert. Aber auf jeden Fall hatten die Zeug, was sie hätten veröffentlichen können. Und die hatten Dickpics. Woher die haben, keine Ahnung, haben vielleicht sein Handy gehackt, war ein Vorwurf. Auf jeden Fall hat Jeff Bezos, der sich das als reichster Mann der Welt erlauben kann, einfach den besten Move gebracht und hat gesagt so, ja Leute, Wenn ich da jetzt nicht gegen... Wenn ich als reichster Mensch der Welt nicht in der Lage bin, so einer dummen Erpressung zu widerstehen, wer denn dann? Also, hier veröffentliche ich die E-Mails, go ahead, haut meine Dickpics raus, ich habe nichts zu verstecken. Also nicht so direkt, aber ungefähr so. Und da hat natürlich dadurch auch offengelegt, dass sie ihn erpresst haben, was in diesem ganzen verworrenen Politiken, also es ist ja wirklich eine Krimiserie, die so verworren ist, dass ich verstehen kann, warum Leute es nicht glauben. Yeah. Weil es so konfus ist mit Russland und Saudi-Arabien und alle geben Geld. Jetzt hier Jared Kushner hat, jetzt kam es wieder raus, dass Katar ihm Geld gegeben hat. Das ist der Son-in-Law von Donald Trump, der Schwiegersohn. Also wie diese ganzen ausländischen Mächte da alle in die USA mit Korruption mit rein fließen und dann solche Medienhäuser da noch mitspielen und blablabla. Du sagtest ja mal irgendwann, dass es bestimmt mal einen Film geben wird. Und ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Also selbst Peter Jackson könnte das nicht auseinanderfriemeln und sowas wie Herr der Ringe da trotzdem noch draus basteln. Das Ding ist, es gibt schon. Da braucht es eine 49-teilige Netflix-Reihe. Ja, und die gibt es schon. Die heißt House of Cards. Ja. es ist richtig skurril. Auf jeden Fall fand ich irgendwie einen coolen Move von ihm. Also wenn ihr wollt, gibt es jetzt vielleicht bald Dickpics vom reichsten Mann der Welt zu sehen. Also das würde mich mal interessieren, wie es jetzt weitergeht. Also man hat ja schon gehört, dass es Investigations in die Richtung vom National Enquirer geben wird. Ich würde schon gern, das wäre nämlich jetzt interessant zu wissen, welchen Move die machen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich diese Bilder noch veröffentlichen, weil das wäre dumm. Kennst du den Fall mit Gawker Media? Den habe ich in den letzten Tagen immer wieder auch erzählt, weil ich will ja schon seit langem ein Gawker Video oder eigentlich will ich, dass einer der großen Pläne für 2019 ist, endlich das Musikvideo zu machen. Passiert wirklich dieses Jahr. Und einen Kurzfilm, den ich seit letztem Jahr plane, nämlich über den Gawker-Fall. Mhm. Vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer erklären, den wahnsinnig spannend finde. Was der Fall ist. Da ging es nämlich darum, dass der Gründer von PayPal, weißt du den Namen? Peter Thiel, genau. Der ist getroffen auf Gawker. Und falls ihr Gawker nicht kennt, die sind so ein bisschen wie Promiflash noch schlimmer. Also so gewesen. Ja, gewesen. Die hatten, wo Promiflash halt geht halt so eine, ne, die machen dieses typische bunte Zeug, so Klatsch und Tratsch Boulevard, aber online. Gawker ist da noch über diese Schwelle drüber gegangen. Also Gawker hat sich damit selbst auch immer wieder gebrüstet, dass sie zum Beispiel geleakt haben, und es ist im Fall von Peter Thiel der Fall gewesen, dass er homosexuell ist. Und das hat ihn sauer gemacht. Das hat ihn wahnsinnig sauer gemacht. Er hat danach jahrelang probiert, dagegen vorzugehen und es gab wenige Schlupflöcher, die dann nicht auch durch die Pressefreiheit abgedeckt wurden. So, dann kam aber Hulk Hogan. Ja, der sich dummerweise irgendwie filmen hat lassen beim Sex mit der Frau seines ehemaligen besten Freundes. Also auch super weird. Der war zu dem Zeitpunkt aber schon total broke und dadurch, dass im US-Recht System, das halt auch mal Millionen kosten kann. Ja, er muss halt die besten Anwälte haben. Um da siegreich zu sein, hat er wahrscheinlich selber auch schon gesagt, okay, brauche ich gar nicht. Aber Peter Thiel ist dann hat angerufen, du mach mal. Der ist halt ein Multimilliardär und ist halt hingegangen und gesagt so, alles Geld, was du brauchst, um dich fertig zu machen, hier hast du mal. Ja, und jahrelang ist dann gar nicht herausgekommen, dass er dann dahinter, erst nachdem der Fall dann durch war. Ich finde auch den Teil, das möchte ich in meinem Video dann gerne noch erklären. Also die haben Gawker platt gemacht. Ja. Das war ein ganzes Medienunternehmen. Die hatten eben nicht nur Gawker, die hatten auch Webseite über Videospiele und blablabla. Die haben dieses ganze Unternehmen in den Boden gestampft. Ja, ja. 150 Millionen Dollar mussten die bezahlen als Strafzahlung. Und dazu kam dann irgendwie, dass sich danach dann herausstellte, eben, dass Peter Thiel daran beteiligt ist. Da hat der ehemalige Gawker-Chef dann noch sagen wollen, ja, aber wie kann es denn sein, wenn ein Mann so viel Macht hat, ein ganzes die freie Presse zu attackieren. Und im Fall von Hulk Hogan war das Ganze noch eine sehr tragische Geschichte, wie ich fand. Und das alles zu erzählen, möchte ich unbedingt in diesem Video haben. Super spannende Story auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Ich freue mich halt jetzt darauf, dass, wenn das bei Jeff Bezos ähnlich ist, der halt noch mehr Kapital zur Verfügung hat, der ja mit der Washington Post auch selber die freie Presse besser unterstützt als so manch anderer Milliardär. Es wäre zu hoffen, dass dann auch sowas wie der National Enquirer einfach jetzt platt macht. Und gerade wenn es dann noch so verworrene politische Dramasituationen dahinter gibt, mega spannend. Ich bin sehr gespannt auf die Netflix-Doku dazu. Ja. auch in den USA, neue skurrile Sache, die uns gefreut hat. Es soll jetzt, zumindest gibt es jetzt einen Gesetzentwurf, weiß man aber nicht, wie weit sowas dann kommt. In Pennsylvania war das, glaube ich, eine Steuer, eine Sündensteuer. Eine Sündensteuer, ja. Sündensteuer. Jeder Fatality-Move bei Mortal Kombat, boom, hast du wieder 20 Euro mehr. Auf Gewaltspiele nämlich. Ja. Du sollst da, wenn du jetzt ein Spiel kaufst, in dem es Gewalt gibt, sollst du eine Sündensteuer, also so ein bisschen wie eine Ablasszahlung. Ja. Ich habe gesündigt, hier nimm mein Geld, Staat, jetzt darf ich das. Damit, und das soll dafür sorgen, dass es weniger School-Shootings gibt. Eine Sündensteuer auf Waffen gibt es nicht, aber auf gewalttätige Spiele. Dabei wäre es doch viel besser, wenn jede PlayStation künftig mit so einer Peitsche ausgeliefert würde, mit der du dich dann selbst kasteien kannst. Wenn du dann da sitzt, Sünde, klopfst dir einfach auf den Rücken bei jedem Fatality-Move, den du machst. Beziehungsweise, das ist der neue Rumble-Controller, kommen dann einfach kleine Haken mit raus. Wobei das ja, also es ist ja nicht so, dass du als Spieler dann diese Sündensteuer bezahlst, sondern die Studios, die Publisher. Beziehungsweise du als Käufer zahlst natürlich dann auch mehr für das Produkt. Aber ja, ist ja immer das Ding bei Steuern. Übrigens, Taxfix, Hashtag Werbung, könnt ihr eure Sündensteuer auch mit abführen. Sehr gut, aber wahrscheinlich ist das wieder dieses, also ich würde mich mal interessieren, ob sowas da durchkommt. Aber ich glaube, das wird wieder so eine typische, wir haben mal einmal drüber gelacht, News. Ja, wahrscheinlich. Mehr kann man da gar nicht würde sagen. Ich mir auch wünschen, dass da nicht weiter was passiert. Wo was passiert ist, ist das die beste Überleitung, die ich je gemacht habe. Unity Media. Wer auch nackte Füße hat, hätte es jetzt auch sagen. Nackte Füße hat. Unity. wir sind einfach super gut im Überleiten. Unity Media hat Sekunden nach dem Lidl-Loch-ist-Loch-Fall, den wir letzte Woche hatten, haben die sich entschieden, wir können das noch nicht toppen, aber wir können auch jetzt die Aufmerksamkeit erstmal auf uns ziehen. Und super unsympathisch wirken. Und super unsympathisch werden als Unternehmen. Und haben, und das ist auch nur wirklich rausgekommen, weil ich glaube, Unge das retweetet hat. Mal wieder Unge, wie beim Hacking-Fall. Wenn der seine Aufmerksamkeit drauf haut, dann geht's. Wobei man sagen muss, mittlerweile ist es ja bei uns auch immer wieder zu sehen, wenn jemand irgendwo sieht, Potenzial, dass wir da auch drüber lästern können, werden wir immer mitverlinkt. Ja. Jetzt bei Unity Media war das so, da hat sich jemand beschwert beim Kundenservice, meinte, hey, mein Internet geht nicht, ich würde aber gerne streamen. Und die Antwort war nicht, ja, okay, kein Problem, was sind deine Kundendaten, schick uns mal eine DM und wir fixen das. Nee, sie haben geschrieben, ja, wie willst du streamen mit deinen 3 Followern? LOL. und sonst nichts. Das war die gesamte Antwort. Ja. Darauf haben sich natürlich Leute aufgeregt, weil sie gefühlt haben, also A, ist das kein Kundenservice und B, könnt ihr doch jemanden so nicht niedermachen, der diesen Traum hat, Streamer zu werden. Und außerdem ist Twitter nicht Twitch, also kann natürlich auch sein, dass er auf Twitch super bekannt ist, nur auf seinem privaten Twitter-Profil hat nicht so viele Follower. Ich würde gar nicht so weit von Träumen sprechen, weil das impliziert, dass man da Träume kaputt macht auch mit dann, einem Tweet. Wenn du Bock hast zu streamen, hat dir dein Internetanbieter nicht zu sagen, ob du es machen darfst oder nicht. Du bezahlst für eine Leistung, fragst nach einem Kundenservice und der andere sagt, so, was ist das denn für eine Antwort? Das ist wie beim Bäcker hingehen und sagen, in meinem Brötchen war ein Stein und der sagt dann so, was willst du mit deinen 200 Likes auf Instagram? Da kriegst du kein zweites Brötchen von mir. Geht nicht, machst du nicht so. Und deswegen ist das natürlich ziemlich daneben. Auch da wieder ganz schnell mit Ausflüchten und sonstigen Erklärungsversuchen gewesen, dass dann, ich nehme mal an, dass die anderen Social Media Leute dann da eingesprungen sind. Die Telekom ist eingesprungen und hat eine richtig süße Antwort. So, sie ist halt auch geil, wenn, also das finde ich dann wieder, das ist das, was du eigentlich machen musst. Also Unternehmen sagen die ganze Zeit, wir wollen frech auf Twitter sein. Das hatten wir bei dem Lidl-Fall letzte Woche ja auch. Und du bist halt nicht frech zu einem netten Kunden. Du bist frech, wie das war ja mit der ich muss schon lachen, wenn ich drüber nachdenke. Bei der Dr. Edgar Schoko-Pizza. diese Antwort, wo jemand sagt so, ey, ich muss richtig lachen. Ich kann es nicht erzählen. Bei der eure Schoko-Pizza schmeckt nach Hurensohn. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so lustig finde. Aber die Antwort vom Kundenservice oder von Dr. Oetker war gierig gewesen und den Finger gebissen. Also es ist einfach. Ich kenne ihn ja auch, deswegen wundert mich, dass ich jetzt auch gerade so lache. Ich weiß auch nicht, warum. Wir stecken einfach, uns gegenseitig so an. Einfach super lustig. Aber gierig das, gewesen und den Finger gebissen. Dann, super. Weil dann antwortest du halt auf jemanden, der gerade frech war mit einer frechen Antwort. Und das finde ich auch okay. Wendy's ist ja dafür bekannt. Wendy's in den USA hat das ja so auch losgetreten in den letzten Jahren, dass sie halt auf Leute, die sie irgendwie beleidigen oder ihnen irgendwie dumme Fragen stellen zu ihren Burgern, dass sie halt irgendwelche schnippischen Antworten zurückgeben. Und die Antworten waren immer super gut. Und du kannst das aber halt nicht machen, wenn jemand wirklich einfach nach Hilfe bittet und nett ist und ihm dann sowas an den Kopf werfen. Aber umgekehrt ist die Telekom halt dann, das sind halt Momente, wo du dann drauf springst. Wenn ein anderes Unternehmen Mist baut, wenn du dann die Eier hast, da dazwischen zu gehen und zu sagen, so, ha, guck mal, wir sind besser, finde ich cool. Weil die haben ja gesagt, so, hey, wir wären auch glücklich, wenn wir dein einziger Follower wären. Bei uns kannst du immer streamen und so. Mega gut. Und der Typ hat dann darauf auch geantwortet und meinte, ich erwäge tatsächlich gerade zu euch zu kommen. Ja, so gewinnst du Kunden und so gewinnst du vor allen Dingen auch an Social Media Sympathiepunkten. So macht man es. Und das Witzige ist ja, Unity Media versucht ja massiv auch in Influencer zu gehen. Also versucht ja auch in Social Media. Die haben einen eigenen Podcast gestartet mit Daniel Rizzo, glaube ich. Die haben einen eigenen Podcast, die haben eine eigene YouTube-Portal sogar, glaube ich, online. Ja. Ich glaube, Quadratauge ist Teil von Unity Media. Also die versuchen ordentlich da zu machen. Also du siehst auch, wenn du auf ihren Twitter-Account gehst, dass die da ständig eigene Werbung Was ich spannend fand, ist, die waren auch in den letzten Jahren immer der Sponsor von Friendly Fire und haben die Location zur Verfügung gestellt. Und wer hat sofort Unity Media beleidigt? Gronkh. Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich wieder so gewesen, du hast da ein Team aus, was weiß ich, 3, 4 Social-Media-Leuten, die auf Twitter und Instagram und so das machen. Und einer davon hat so seine 5 Minuten gehabt und dachte so, das ist jetzt ein frecher, das muss man ja auch mal sagen, der schmale Grat kann da wann bin ich frech und wann bin ich einfach boshaft. Es kam halt boshaft rüber, ich glaube, das ist das Problem. Ja. Ich muss auch sagen, also jetzt der ist manchmal fließend, also ich fand es jetzt auch nicht so dramatisch, was sie geantwortet haben, aber schon auch so, also in der, da kann man sich doch schon drauf arbeiten. Ja, ich wollte das Gronkh-Ding noch gerade weiter, er hat sie nicht wirklich beleidigt, aber nur hat sie halt auch dafür angekackt. Und das ist ja auch irgendwie ganz spannend, dass er halt jemand, der ein Unternehmen, was ihn quasi auch gerade bei der Charity-Aktion unterstützt hat in den letzten Jahren, dass er dann die Eier hat zu sagen, so, hey, ich finde eure Aktion trotzdem nicht cool, ne? Auch wenn ihr bisher cool wart zu uns, sich damit seiner Reichweite für einsetzt, auch als einer der größten Streamer. Übrigens, größter Streamer, Montana Black, hat gerade den absoluten Rekord aller Zeiten gebrochen, hatte irgendwie über 190.000 Zuschauer gleichzeitig. Was hat der denn gemacht? Seine Steuererklärung? ein Fortnite-Turnier gestreamt und der hatte mehr als doppelt so viele Zuschauer wie Ninja teilweise. Oh, krass. Und hatte alleine mehr Zuschauer als alle anderen Spiele abseits von Fortnite selber, was er ja selber in dem Moment gestreamt hat, Apex und League of Legends. Ich bin mir völlig unsicher, wie es überhaupt möglich sein kann. Ich hatte auch schon mich gefragt, ob das Anzeigenfehler ist. Ob das irgendwie gebottet war oder irgendwo embedded, dass halt viele Leute irgendwie da drauf gekommen sind. Mhm. Weil er hat das jetzt nicht groß promotet. Ich hätte extra nochmal geguckt, aber wenn es echt ist, an Krass. Dieser Stelle auch mal ein Respekt an Montana Black. Das ist wirklich so ein Level, das in Deutschland gab es das, glaube ich, noch nie. Fast 200.000 Zuschauer gleichzeitig auf einem Twitch-Stream. Hat er noch ein bisschen Englisch geredet, weil auch englische Leute in seinem Turnier teilgenommen haben. War sehr amüsant, ich habe es mir angeguckt. Okay. Du bist so ein heimlicher Montana Black-Fan. Nein, ich Cooper, nicht, ne? Sondern Tjorven, der hier arbeitet. Ah. Der hat mir das geschrieben, während es lief. Ich meine, so, guck dir das an, das ist lustig. Aber ja, ein bisschen bin ich es auch. Nochmal der Hinweis für Montana Black. Wenn du das mit den Steuern besser hinbekommen willst, lass dich fest anstellen und Hashtag Werbung, hol dir Taxfix. TAXFIX auf beiden Apple oder Android und einfach auf taxfix.lästerschwestern.com gehen und das da mal ausprobieren und die Steuererklärung einfach machen. Ich bin jetzt erstmal 4 Tage auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Was ist das? Das ist das größte Treffen von irgendwie so Außenministern und Leuten aus der Wirtschaft, Rüstungsexporteuren, Verteidigungsminister und bla bla bla. Und die treffen sich da im Bayerischen Hof in München und reden über die Welt und die Sicherheit der Welt. Und das findest du interessant? Nein, ich bin da tatsächlich für eine weltweite YouTube-Kampagne-Sache, wo YouTuber aus der ganzen Welt, unter anderem ist der Mr. Wissen2Go ist auch dabei, aber auch Leute aus, ein großer YouTuber aus Rumänien, der, glaube ich, in Rumänien eine größere Reichweite hat als das Fernsehen in Rumänien. Boah, und einer aus, ich glaube, Saudi-Arabien auch, also YouTuber wirklich aus der ganzen Welt werden da sein. Ich werde auf Englisch von der Münchner Sicherheitskonferenz so ein paar Behind-the-Scenes-Reportagen machen. Gibt es dann online auf YourMSC auf Englisch. Ich bin voll gespannt drauf, weil ich halt auf Englisch mal moderieren darf. Das darf ich ja sonst nicht. Und es ist ein ziemlich trockenes Thema bei der Sicherheitskonferenz. Ich hoffe, dass wir es da ein bisschen spannender machen. Aber vielleicht kann ich dann nächste Woche über, weiß nicht, ich glaube, Mike Pence war letztes Jahr da, also Vizepräsident von den USA. Also da sind so ein paar hochkarätige Politiker. Vielleicht habe ich dann nächste Woche direkte, was Krasses zu lästern. Krasse Informationen aus erster Hand. Ich werde die wahrscheinlich auch diese in den nächsten 4 Tagen zusammensammeln, denn ebenfalls krasser Staatsbesuch, meine Mutter kommt zu Besuch. Ja. Die kommt mich besuchen und deswegen werde ich mal nicht arbeiten die nächsten Tage. Die kommt jetzt auch gleich wirklich in 45 Minuten am Bahnhof an. Ich muss mich also beeilen. Dann musst du sie abholen. Und eine Sache, die jetzt heute stattfindet, werden wir das aufnehmen. Heute ist die letzte Chance für Artikel 13 noch irgendwie durchgewunken zu werden. Ja. Da können wir jetzt noch nichts zu sagen, weil wir jetzt gerade aufnehmen. Aber vielleicht haben wir nächste Woche dann noch was zu lästern darüber. Oder auch nichts mehr, weil das ganze Internet gelöscht wurde. Das kann ja nicht passieren, aber Aber eine Sache können wir dann immer noch machen. Unsere Steuern. Danke an Taxfix.